Dienste und Dienstleister. Mir ist klar, dass manches in diesem Buch schnell als Verschwörungstheorie angesehen werden mag. Dass ein Bankfunktionär sich schmieren lässt, kann man sich gut vorstellen. Aber dass es geheime Logen gibt, in denen Leute aus höheren Gesellschaftsschichten mit Mafiosi zusammentreffen? Dass Geheimdienste der Mafia bei Finanzgeschäften helfen? Der eine oder die andere mag das schnell zur Seite wischen. Und doch ist es wohl nicht so weit hergeholt. Jan Masalek etwa, der abgetauchte Chef des Finanzdienstleisters Wirecard, brüstete sich Presseberichten zufolge mit seinen Geheimdienstkontakten. Wirecard, ein Unternehmen, das mit Mafiageld hantierte, soll zudem Kreditkarten für mehrere Dienste bereitgestellt haben. Der frühere Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung, Klaus-Dieter Fritsche, hat sogar für das Unternehmen Lobbyismus betrieben. Auch bei den bereits erwähnten Ermittlungen zum Clan Meckner ergaben sich Hinweise auf Geheimdienstkontakte. Es soll Schwarzgeld geflossen sein über die Schweiz und wieder sollen Diplomaten eine Rolle spielen. In der Akte ist ein Gespräch transkribiert zwischen Mico Meckner und Salvatore Asciolo. Die beiden reden über eine komplexe Banktransaktion, um die sich Asciolo gekümmert hatte. Das Geld sollte auf einer Schweizer Bank eingehen, die Zahlung ließ aber offenbar auf sich warten. Zumindest legen das die mitgehörten Gespräche nahe, und Meckner, der Boss, war besorgt, übers Ohr gehauen worden zu sein. Ein paar Tage später versuchte Asciolo, ihn zu beruhigen und kam dabei auf den Modus operandi zu sprechen, leider weder allzu ausführlich noch gut verständlich. Als Journalist ist man außerdem hin und her gerissen zwischen einer möglichst wörtlichen Übersetzung, um nah am Original zu bleiben, und einer Anpassung, die die Schnipsel verständlich macht, wenn man aus Telefonüberwachungsmaßnahmen zitiert. Salvatore Asciolo erklärte also Folgendes. Also, die Situation ist so. Das Geld geht durch ein Dutzend Banken. Am Ende muss es ausgezahlt werden. Mark von dort, nicht? Er hat alle Leute, sie haben jemanden, der versendet, und ihnen fehlen die, die es in Empfang nehmen. Wir haben jemanden und wir haben ihn über die Dienste. Die Geheimdienste bringen Geld ins Ausland, sie bringen das Geld aus dem Ausland her, wenn jemand Schwarzgeld hat, nicht wahr? Er hat Schwarzgeld aus seiner Gruppe. Sie geben es ihnen und bringen mit dem Diplomatenkoffer das Geld hin, wohin sie wollen. Sie machen ihm ein verschlüsseltes Konto. Sie haben verschlüsselte Konten und sie bringen das Geld in die Schweiz mit den Nummern und er holt es dann dort ab. Dafür hat er schon einen Teil des Unternehmens. Wir müssen auch ein Unternehmen gründen in der Schweiz. Viele Stellen in den Akten beschäftigen sich mit der Unterstützung für Finanztransaktionen durch Geheimdienste. Es scheint fast so, als habe jeder, der für Mafia-Clans Gelder bewegt, entsprechende Kontakte. Francesco Oliviero etwa, er fungierte als Chef des Lokale in Belvedere de Spinello, ebenfalls in der Region Crotone, bevor er Kronzeuge wurde. Oliviero wusste also bestens Bescheid über die Finanzgeschäfte des Clans, zumal er sie in die Hand seines Cousins Sabatino Marazzo gelegt hatte, der sich eng mit ihm abstimmte. Marazzo bewegte sich in Freimaurerkreisen und galt als saubere Figur des Clans. Gelder des Clans investierte er auch in Finanzinstrumente. Oliviero sagte, dass bei diesen Geschäften Personen von italienischen und ausländischen Geheimdiensten involviert gewesen seien. Marazzo habe ihm berichtet, dass manche der Gelder, die über betrügerische Bankoperationen transferiert werden sollten, aus schwarzen Kassen der Geheimdienste stammten und von Dubai nach Italien fließen sollten. Von dem Clan Papalia wisse er, dass, wie so viele, auch sie Bankdirektoren als Komplizen hätten. Sie hätten ihm ebenfalls bestätigt, dass in solch manipulierte Bankoperationen zur Rückholung von Kapital oft Geheimdienste involviert seien. Auf eine weitere Rolle der Geheimdienste weist Gennaro Pulice hin. Er sagt, Mitarbeiter italienischer Geheimdienste hätten bei Transaktionen, die er getätigt habe, dafür gesorgt, dass Kontrollen in den Banken unterblieben.